Deutsches Miserere. Eines schönen Tages befahlen uns unsere Oben, die kleine Stadt Danzig für sie zu erobern. Wir sind mit Tanks und Bomben in Polen eingebrochen und haben es erobert in 3 Wochen. Gott bewahr uns. Eines schönen Tages befahlen uns unsere Oben, das schönere Frankreich für sie zu erobern. Wir sind mit Tanks und Bomben in Frankreich eingebrochen und haben es erobert in 5 Wochen. Gott bewahr uns. Eines schönen Tages befahlen uns unsere Oben, das riesige Russland für sie zu erobern. Wir sind mit Tanks und Bomben in Russland eingefahren und kämpfen um das nackte Leben seit 2 Jahren. Gott bewahr uns. Eines schönen Tages befehlen uns noch die Oben, den Boden der Tiefsee und den Mond zu erobern. Und es ist schon schwer hier mit diesem Russland, denn der Feind ist stark und der Heimweg unbekannt. Gott bewahr uns und führ uns wieder nach Haus, führ uns wieder nach Haus.